Dämonen der Tiefe. Die Nachrichten aus dem Nordwesten in Portland, Oregon, schreiben: Gar zu oft verstauben wertvolle Beobachtungen jahrzehntelang ungenützt in den Archiven. Es ist mindestens 20 Jahre her, dass aus den Reihen der Routengänger die Behauptung kam, Zimmer, in denen besonders feinnervige Personen keinen Schlaf finden können, wo sie unter Umständen Erscheinungen sähen, wo es, wie man sagt, spukt, solche Zimmer seien unterflossen von unterirdischen Wasseradern. Es scheint, als sei diese Erscheinung bis auf die neueste Zeit ganz ungenützt geblieben, wahrscheinlich infolge der harten Anfeindung, welche die Wünschelrute zu bestehen hatte. Erst in unseren Tagen wurde sie, wie bei unseren früheren Vorvätern, als das Allerfeinste, alle bisherigen künstlichen Messgeräte übertreffende Werkzeug in der Hand des Geeigneten erkannt und anerkannt. Vor allem haben sich hier die Dresdner Forscher Winzer und Melzer unter Mitwirkung des Erfinders der Höhensonne, Geheimrat Dr. Bach, erhebliche Verdienste erworben. Winzer und Melzer veröffentlichten kürzlich eine wissenschaftliche Arbeit, deren Ergebnisse nicht überschätzt werden können. Um ihre Anschauungen zu verstehen, wollen wir uns der Wirkung erinnern, welche unterirdische Wasseradern auf den Routengänger ausüben. Es bleibt sich hierbei grundsätzlich gleich, ob der Suchende eine Metall-, Weiden-, Hasel- oder sonst eine Route verwendet. Ich selbst arbeite mit einem erfahrenen Routengänger, der nach dem Vorbilde unserer Altvorderen an Ort und Stelle eine Weidenroute schneidet, diese in der Mitte knickt, an der Knickstelle durch Drehung der beiden Enden nach verschiedenen Seiten in Spannung setzt, die Enden mit beiden Händen fasst, wobei dort, wo die Rute in die Hände eintritt, jeweils wieder eine Knickung erfolgt. Der im spitzen Winkel vorstehende Teil wird durch Drehung um die beiden oberhalb der Hände befindlichen Knickstellen nach vorn herum gedreht, derart, dass die Rute nach rückwärts zurückschnellen möchte. Durch Vorstellen des Daumens wird dies verhindert und so vorbereitet beginnt der Routengänger zu suchen. Kommt er nun in die Nähe einer Wasserader, so beginnt sich die Rute in der Richtung vom Sucher nach vorn, also unter Vergrößerung der Spannung, so zu neigen, dass sie sich vom gegenhaltenden Daumen entfernt und über der Ader nach unten zeigt und beim Verlassen sich wieder in die ehemalige Lage zurückbegibt. Es wirkt also hier eine erhebliche Kraft, sicherlich auch auf Nerven, Gefäße und Muskeln. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir die von den Wasseradern ausgehende Strahlung zum wesentlichsten Teile als Radioaktivität bezeichnen. Nun zeigte Alexander Müller schon vor langen Jahren, dass radioaktive Strahlen, vor allem wenn sie längere Zeit wirken, eine Verengung der feinsten Blutgefäße herbeiführen, also die normale Durchblutung und Entschlackung des Körpers behindern. Sie wirken schädigend. Halten wir uns diese Einzelheiten gegenwärtig, so werden wir uns leicht in die Ergebnisse von Winzer und Melzer hineindenken können. Beide Forscher richteten ihr Augenmerk auf die Zusammenhänge zwischen Krankheit und Wasseradern. Was sie fanden, ist furchtbar. Ihre Arbeiten zogen einen Vorhang weg und ein bisher dunkles und geheimnisvolles Gebiet hat seine erste Erhellung erfahren. Obwohl im vorliegenden Beitrag nicht die Rede davon sein kann, medizinische Fragen zu klären, muss doch kurz auf die Ergebnisse hingewiesen werden. Wichtig sind vor allem die Forschungsergebnisse über den Krebs, der gegenwärtig immer mehr an Ausbreitung gewinnt. Die Forscher fanden, dass in den von ihnen untersuchten Fällen der Krebs immer dort auftrat, wo für diese Krankheit empfängliche Personen über Wasseradern schliefen. Aber auch viele andere Schädigungen ergeben sich. Aus eigener Erfahrung kann ich hinzufügen, dass Schlaflosigkeit, Mattigkeit, Arbeitsunlust, nervöse Erregbarkeit dort angetroffen werden, wo Wasseradern unter den entsprechenden Zimmern hindurchfließen. Die Höhe der Stockwerke scheint ohne nennenswerten Einfluss. Durch Entfernung des Bettes oder des Arbeitstisches von den bestrahlten Zimmerteilen lässt sich Erleichterung schaffen. Da aber auch die Stäubchen des bestrahlten Raumes selbst wirksam werden, ist für Lüftung zu sorgen. Am ratsamsten erscheint es aber, die Wohnung zu wechseln. Wir sehen, dass die Radioaktivität der unterirdischen Wasseradern tief in unser tägliches Leben eingreift. Nun ist aber die Stärke der Strahlung auch von der Jahreszeit abhängig. Sie scheint besonders im Frühjahr erheblich zu sein. Die Menge der Strahlung ist aber auch abhängig von der Zahl der wirksamen Sonnenflecken. Von diesen Flecken wird uns nämlich elektrische Energie zugestrahlt, wobei es unerörtert bleiben soll, wie dieser Vorgang zu denken ist. Dass er stattfindet, unterliegt keinem Zweifel. Aus dieser Tatsache nun dürfen wir folgern, dass mit einer Zunahme der Sonnenflecken auch die Erdstrahlung selbst anwächst. Da wir uns einem sogenannten Sonnenfleckenmaximum nähern, befinden wir uns gegenwärtig in der Zeit einer dauernd zunehmenden Stärke derartig wirksamer Sonnenwirkung. Wenn also die in dauerndem Anwachsen begriffliche Radioaktivität mit Ursache des Auftretens etwa von Krebs ist, so läge es nahe, unter den obwaltenden Umständen an eine Zunahme dieser fürchterlichen Krankheit zu denken. Wie wir schon hörten, wird diese Zunahme durch die Tatsachen bestätigt. Nun schädigen die Erdstrahlen aber nicht nur den Menschen, sondern auch die Kulturgewächse, sofern sie über oder in unmittelbarer Nähe der Wasseradern gepflanzt werden. Überdies ist bekannt, dass Gebäude, die über Wasseradern stehen, vom Blitz bevorzugt werden. Erinnern wir uns bei dieser Gelegenheit des Volksglaubens, dass der Storch ein Haus vor Blitzgefahr schütze. Nachforschungen ergaben nun, dass der Storch nur dort baut, wo sich unter dem betreffenden Hause keine Wasserader befindet. Die Ansicht, dieser Vogel fühle die Erdstrahlung, ist keineswegs etwa zwangsweise herangeholt. Auch beim Menschen ist diese Fähigkeit noch nicht ausgestorben. Ich habe seit 1909 mit erfahrenen Routengängern Versuche angestellt und musste erkennen, dass bei mir selbst zwar nur zeitweilig und schwach die Route schlägt, dass ich aber besonders bei schwülem Wetter sehr deutlich Wasseradern dadurch wahrzunehmen vermag, dass ich ein Prickeln der Haut und eine nervöse Erregung ähnlich der verspüre, die wir allgemein als Wettervorfühligkeit bezeichnen. Schon Mephisto sagt: Ihr alle fühlt geheimes Wirken der ewig waltenden Natur, und aus den untersten Bezirken schmiegt sich heraus lebendige Spur. Wenn es an allen Gliedern zwackt, wenn es unheimlich wird am Platz, nur schnell entschlossen grabt und hackt, hier liegt der Spielmann, liegt der Schatz. Soweit die amerikanische Zeitung.